Dieser nette Mr. Dyke, wer ist das? Das ist der Cousin des verschwundenen Father Joe. Er führt die Schuhfabrik in Kaduna. Ein wirklich netter Mann. Er macht uns Fulanis immer faire Preise. Gutes Schuhwerk ist für uns sehr wichtig. Und wenn sich Miss Henshaw und ich streiten, ist Mr. Dyke häufig die diplomatische dritte Kraft im Raum. Ich wusste gar nicht, dass der Pfarrer einen Cousin hatte. Den sollte ich später mal aufsuchen. Gut gemacht. Diesmal gibt es keine Punkte, sondern eine Geheimzahl. Notiere dir diese Geheimzahl auf dem Zettel. Sie lautet 10. Ist dies schon die zweite Geheimzahl, die du aufgeschrieben hast? Dann zähle beide Geheimzahlen zusammen. Die Summe beider Zahlen ist ein Geheimtrack. Wähle diese Geheimtrack-Nummer aus. Ist dies die erste Geheimzahl, die du notiert hast? Befrage Mr. Ahmed weiter, bis du auch die zweite Zahl findest. Wenn er etwas über sich erzählen soll, wähle Track 35. Wenn du ihn über den merkwürdigen Mr. Hassan befragen willst, wähle Track 37. Wähle jetzt den gewünschten Track.